Zum 23. Todestag des Präsidenten Kim Il-sung fand am 5. Juli im Zentralen Arbeiterclubhaus in Pyongyang eine Veranstaltung der Arbeiter und Gewerkschaftler statt. Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Sitka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas, die Arbeiter und Gewerkschaftler nahmen an der Veranstaltung teil. Der Referent und die Redner hoben auf der Veranstaltung hervor, dass Kim Il-sung schon im jungen Alter an der Revolution teilgenommen, die Zhou-Ideologie und die Sun-Gun-Idee begründet und mit dem Geist der Selbsthilfe als wertvollem Schwert die koreanische Revolution zum steten Sieg geführt habe. Alle sollten mit dem Stolz der Sonnennation, der der Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Hwasong-14, Endziel für die Vervollkommnung der atomaren Streitkräfte des Staates, auf einmal gelungen sei, im Kampf für den baldigsten endgültigen Sieg beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates, den Geist der Kim Il-sung und Kim Jong-il Arbeiterklasse restlos demonstrieren.